Nimm mich deinen Arm, lass mich nicht mehr los, lass mich gehen mit dir als Boss. Es ist geiler als Rauchen und Saufen, Jesus nachzulaufen. Hier wird nicht geraucht, hier wird nicht getreten und geschlagen. Hier wird nicht gefickt und auch nicht gepoppt. Nur eins wird hier gerockt, gerockt. Hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho. I don't know, but you love me so. You take me by your hands, take me to the promised land. Let us understand that we need you. Hey, hey, ho, hey, ho, hey, ho. I don't know, but you love me so. You take me by your hands, take me to the promised land. Let us understand that we need you. Als Boss. Nimm mich deinen Arm. Lass mich nicht mehr los. Lass mich gehen mit dir als Boss. Ich weiß nicht, was es auf. Ich weiß nicht, was es auf. Ich weiß nur, dass es geht uns. Lass mich gehen mit dir als Boss. Ich weiß, dass ihr gedreht hättet und dachte, ich bin geschafft. Doch weiß ich, dass er euch dennoch mag. Nimm mich deinen Arm, lass mich nicht mehr los. Lass mich gehen mit dir als Boss. Boss.